Die Nuller, das Jahrzehnt der Gleichgültigkeit. Die Nuller waren genau das. Nuller. Jedes Jahr eine Null, ein Jahrzehnt des Nichts, eine nach der ursprünglichen Bedeutung der Null in der indischen Mathematik Lücke, eine Leere. Waren die Nuller gut, waren sie schlecht? Man kann es nicht sagen, sie waren weder positiv noch negativ. Die Nuller waren gleichgültig. Das ist auch die erste Signatur dieses Jahrzehnts, Gleichgültigkeit. Eine Gleichgültigkeit der fortschreitenden Weltzerstörung gegenüber, bei der die Menschheit sich mal zynisch gelassen, mal panisch und hysterisch selbst beobachtet. Die Nuller, das ist das erste Jahrzehnt unserer Zeit, bei dem eigentlich egal ist, ob es stattfand oder nicht. Alles egal könnte auch der Leitspruch dieses Jahrzehnts sein, das übrigens als erstes Jahrzehnt diesen unbeholfenen Namen trägt, die Nuller. Ohnehin werden Dekaden in ihrer vermeintlich kalendarischen Relevanz erst mit den 1920ern benannt, und das waren dann auch gleich die goldenen Zwanziger, die Roaring Twenties, nämlich das Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts, in dem Geschichte sukzessive mit der Mode konvergierte, was den Versuch, Geschichte in der Unterteilung von Jahrzehnten zu erfassen, umso mehr als Ideologie verrät. Noch im 19. Jahrhundert bestimmte sich Gegenwart epochal als Geschichte in Reichen. Second Empire, Dritte Republik, das Deutsche Kaiserreich, die K&K-Monarchie und so weiter. Erst mit dem Eindringen der wahren Welt in den Alltag, also erst mit der allmählichen Verwandlung des Kapitalismus in eine Lebensweise, wurden Jahrzehnte zum Ausdruck historischer Entwicklung erklärt, zur Datierung des Fortschritts. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich dies um 1900 in einem Zeitgeist niederschlägt, der schon damals abfällig als Dekadenz moniert wird. Das zielte auf die sogenannte Blasiertheit, die Reserviertheit, die Resignation und zugleich auf die Verweigerung, die Hingabe an den Rausch, auf den Hedonismus einer untergehenden Klasse, die noch gar nicht richtig aufgegangen schien, das Bürgertum. Und dazu seine bohemistische Karikatur, die aber viel zeitgemäßer war, als es das Bürgertum je selbst zu sein vermochte, der Dandy und die Mondäne, der Zynismus und die Koketterie. Von Lautréamont über Oscar Wilde bis Coco Chanel, von Karl Kraus bis Emma Goldman. Auch um das Jahr 2000 war wieder etwas von einer Dekadenz zu spüren, wollte ein neuer Hedonismus probiert werden, ein nicht enden wollender Rave, sexy und cool, bei dem alle mitmachen konnten und sollten. Aber es war so, wie in der Bemerkung Hegels, die Marx notierte, nichts in der Geschichte wiederholt sich zweimal, und wenn doch, dann das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce. Die Tragödie vor 100 Jahren, das endgültige Scheitern der bürgerlichen Emanzipation, die falsche Aufhebung jeder revolutionären Idee im Spektakel der Ware, der Imperialismus, der im Ersten Weltkrieg mündete. Die Farce heute, mit welcher Selbstverständlichkeit die Katastrophe als Normalität akzeptiert wird, führte die Dekadenz damals in die Politik und Kunst der Avantgarde, in die Notwendigkeit der Revolution, so sind gegenwärtig, wo eine Revolution das Dringlichste wäre, Politik und Kunst nichts weiter als Hilfsprogramme. Hier und da ein Spendenkonto für die Erdbebenopfer, ein Konzert gegen Hunger und Elend. Konfrontiert mit dem Schrecklichsten ist Glück heute bloß noch der Zustand, kein Unglück zu haben, mit dem Schrecken davongekommen zu sein. Die Elenden bleiben indes die Fremden, ihnen widerfährt Sympathie, ohne sich auf die Emphase einzulassen, Mitleid, das in ohnmächtiges Selbstmitleid umkippt, keine Solidarität. Walter Benjamin hatte nach dem Ersten Weltkrieg den Verlust der Möglichkeit von Erfahrung diagnostiziert. Er schreibt, denn nie sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden als die strategischen durch den Stellungskrieg, die wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen durch die Materialschlacht, die sittlichen durch die Machthaber. So entwirft Benjamin in seinem Text von 1933 ein unheimliches Panorama. Er schreibt, eine ganz neue Armseligkeit, ist mit dieser ungeheuren Entfaltung der Technik über die Menschen gekommen, und von dieser Armseligkeit ist der beklemmende Ideenreichtum, der mit der Wiederbelebung von Astrologie und Yoga-Weisheit, Christian Science und Chiromantie, Vegetarianismus und Gnosis, Scholastik und Spiritismus unter oder vielmehr über die Leute kam, die Kehrseite. Denn nicht echte Wiederbelebung findet hier statt, sondern eine Galvanisierung. Diese Armseligkeit ist im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends scheinbar zur Normalität geworden, nachdem eigentlich alles, was Benjamin hier von Astrologie bis Spiritismus aufzählt, das kollektive Sein wie Bewusstsein des Modernismus wie Postmodernismus seit den 50er Jahren prägte. Fraglich nur, ob es sich dabei noch immer um eine Galvanisierung handelt, also, wie Benjamin wahrscheinlich meinte, um das dekorative Verfahren, Gegenstände zum Beispiel zu verchromen. Tatsächlich war das 20. Jahrhundert von solchen Verschönerungen, von Gestaltung, von der Transformation der Kunst in Design bestimmt. Und das charakterisierte einmal den Lebensstil, die Mode, charakterisierte also zumindest die Ideologie des gelingenden Lebens im Wettlauf der Systeme. Realkapitalismus gegen Realsozialismus. Immer drängte sich aber auch die Gewissheit auf, dass es eben doch kein richtiges Leben im Falschen gibt. Doch immer wieder gab es in den letzten 5 Jahrzehnten popkulturellen Einspruch dagegen, und zwar immer auch mit Verweis auf das jeweilige Jahrzehnt als Beweis des doch richtigen Lebens. Mit den 90ern ändert sich dies und hält darüber hinaus merkwürdig in den Nullern an. Irgendwie scheint es eben gleichgültig zu sein, ob es ein richtiges oder falsches Leben ist, ja, ob es überhaupt ein Leben ist. Die Fixierung historischer Abschnitte auf 10 Jahre hat wohl nicht zufällig ihren Anfang mit den 20ern genommen, dem ersten Jahrzehnt, das von Fordismus, Massenkonsum und Kulturindustrie geprägt war. Geschichte in Dekaden einzuteilen bzw. zu unterteilen, kann als eine Standardisierung, ja eine Industrialisierung der Geschichte verstanden werden, nämlich ein fortgesetzter Funktionalismus der abstrakten Zeitordnung im größeren Maßstab. Und tatsächlich entstehen zur selben Zeit die pädagogischen, soziologischen oder verhaltensbiologischen Entwicklungstheorien, die das menschliche Leben ebenfalls in Jahrzehnte festlegen, insbesondere im Hinblick auf die biografisch schwer zu definierenden Abschnitte der jungen Jahre. Nun gibt es Teenager und Trends, schließlich mit sich konsumistisch erweiternder Jugendzeit, die 30-somethings und so weiter. Zur Selbstverständlichkeit wird diese narrative Struktur von Geschichte in Dekaden seit den 50ern, also mit Beginn der Popkultur. Die 60er, die 70er, die 80er etc. Mit jedem Jahrzehnt wird Sozialgeschichte mehr und mehr in Kulturgeschichte verwandelt und Kulturgeschichte schließlich in Mode. Und die Mode lebt nach dem natürlichen Prinzip der Jahreszeiten, der Saison. Mode ist die ewige Wiederkehr des Neuen, die Aufhebung des Fortschritts in einer Kreisbewegung. Vergangenheit und Zukunft werden von einer sich immer weiter ausdehnenden Gegenwart aufgesogen, bis in den 90ern etwas sehr Merkwürdiges passiert. Die Mode bringt nichts Neues mehr, sondern zitiert nur noch. Ein Jahrzehnt der Retrophänomene. Die 90er zitieren erst die 70er, dann die 60er und 50er, sogar die 80er und schließlich zitieren am Ende die 90er sich selbst, sodass das darauffolgende Jahrzehnt, die Nuller eben, nur noch als Endlosschleife, als permanentes Echo der Gegenwart erscheint, eine Rückkopplung mit Bandsalat, bis das Kontinuum zerreißt und der Motor leerläuft. Ein Leerlauf der Signifikanten, ein Rotieren auf der Stelle, bei dem sich jede Signifikanz verloren hat. An der Beliebigkeit und Gleichgültigkeit der popkulturellen Phänomene tritt das deutlich hervor. Keine erwähnenswerte gegenwärtige Musik, die als Musik wirklich gegenwärtig ist. Das Beste, Was in den letzten 10 Jahren veröffentlicht wurde, zitierte das alte Jahrhundert von Punk bis R&B, am interessantesten sind, wie es in der Nuller-Dekade immer beliebter wurde, sowieso Reissues, Nach- und Neuauflagen aus den abseitigen Zonen der Popgeschichte. Musikalisch haben die Nuller die 90er nicht überlebt. Die letzten, im Größenwahn kulminierenden Spektakel des vergangenen Jahrhunderts, Grunge und Techno, sind bloß noch Spielmarken für das offizielle Kulturmanagement. Das Schockierende ist nicht mehr provokative Subversion, sondern das Versagen behördlicher Verwaltungspolitik, schließlich das persönliche Schicksal, der Skandalkünstler stirbt an Krebs, die Love Parade endet in einer Massenpanik mit mehreren Toten. War die radikale Ästhetik der Moderne noch an der Möglichkeit von kritischer Erkenntnis orientiert, so meint Ästhetik heute nur den an technische Finessen gekoppelten schönen Schein. Ein Vergleich zwischen der Eisensteinschen Montagetechnik und dem revolutionären Programm von Panzerkreuzer Potemkin oder Oktober am Anfang der Kinogeschichte und James Camerons Avatar von 2009, ein formal in allen Tricks bemerkenswertes, inhaltlich jedoch protofaschistisches Machwerk in 3D, zeigt das. Hatte das Avantgarde-Kino den Inhalt überhaupt nur formalistisch bestimmen können, so wird heute die technische Form zum Inhalt selbst, hingegen die Story, das Drehbuch, eben der Inhalt als Filmstoff zum mystizistischen Unfug. Mit der von Folge zu Folge zwar technisch brillanter, in der Geschichte aber immer beknackter werdenden Matrix-Trilogie hat sich das bereits angekündigt. Die verdrehte Fortschreibung und schließlich digitale Überarbeitung der Star Wars-Saga, die wie Matrix ebenfalls schon 1999 beginnt, verweist nicht weniger auf diese kinografische Hypostasierung der Technik, die umso spektakulärer sich darstellt, je mehr die Geschichte in den Mythos zurückschlägt. Gewiss sind das keine echten Mythen. Das Kinopublikum weiß um den einfachen Schematismus, der hier vermittelt wird, Gut gegen Böse, Mann und Frau, Krieg und Frieden, die aus Nullen und Einsen digital animierte, also beseelte Kinowirklichkeit gerinnt zu einem einzigen binären System. Allein, dass dieses Schwarz-Weiß in Milliarden bunter Pixel aufgelöst ist. Bemerkenswert ist das nicht zuletzt deshalb, weil die Nuller gleichzeitig wie noch kein Jahrzehnt zuvor durch die Problematisierung dieses binären Systems geprägt sind. Gerade in den letzten 10 Jahren akademisch konsolidierten Bereichen der Kultur- und Medienwissenschaften konzentriert sich die Forschung auf vermeintliche Auflösungserscheinungen dieser binären Oppositionen. Die sogenannten Gender- und Queer-Studies bezeichnen hier ein Extrem. Dem in den Nullern das andere Extrem, nämlich die antifeministische und sexistische Verfestigung der verschiedenen Modelle von Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit, mindestens ebenso brachial durch die Medien, also allenthalben in Talk- und Castingshows, Bibelfernsehen von Sarah Palin oder Eva Herrmann, propagiert, wie selbstverständlich entgegengesetzt ist. Die allgemeine Kultur, die längst von allen affirmativ als Pop etikettiert wird, ist die scheinbar unendliche Spielwiese dieser ideologischen Ausformungen. Die Extreme berühren sich nicht, bleiben hier gleichgültig ohne jede Konsequenz. In den Nullern hat sich mithin der Pop so weit vergegenwärtigt, dass alles möglich ist, ohne wirklich zu werden. Die Zeiten, in denen Konsumenten als Fans in Massen organisiert waren, sind endgültig vorbei. Wurde in den 80ern noch dezidiert das selbstreflexive und historisch kritische Potenzial, zum Beispiel beim Hip-Hop, verteidigt, rangiert heute alles nebeneinander, zusammen, aber ohne Salsa-Effekt, ohne Sprengkraft in der Mischung. Gothic mit Schlagerelementen, Antifolk, Nazi-Rap, Neoprog mit Postrock, Minimal Techno und irgendeine Metal-Variante, alles kann, nichts muss. Ästhetische Grenzüberschreitungen werden heute wahlweise von Pink oder der Blue Man Group definiert oder von den städtischen Auflagen zur nachträglichen Müllbeseitigung. Hatte die Moderne kritisch einen Sinnverlust diagnostizieren müssen und reagierte die Postmoderne mit optimistischer Sinnüberhöhung, so sind wir heute mit einer paradox sinnvollen Überproduktion von Nonsens konfrontiert. Das Internet ist dafür mehr als symptomatisch. Noch vor wenigen Jahren als kollektiver Raum des demokratischen Austauschs propagiert, ist es heute buchstäblich nur noch ein MySpace. Ein virtueller Raum, dem allerdings der Virtus, nämlich die Kraft und die Tugend, abgeht. Das Netz ist die imperiale Erweiterung der verwalteten Welt. In einer symbolischen Dauerpräsenz verlängert sich die Selbstkontrolle, der die Menschen in der vermeintlich realen Welt permanent unterworfen sind. Was im Internet geht oder nicht geht, ist eine Frage der Nutzungsbedingung. Darin spiegelt sich die allgemeine juristische Verriegelung des Menschen, die sich in den Nullern ausweitet. Ein bürokratischer Individualismus lenkt den Menschen durch ein System von Einschluss und Ausschluss, ob es um einen Asylantrag geht, die Krankenversicherung oder eine E-Mail-Adresse. Der Zugang wird heute durch Accounts bestimmt, durch Konten. Bei fortschreitender Verwaltung wird die fortschreitende Verwaltung selbst zum Fortschritt. Chipkarte, die persönliche ID-Nummer, das Generalkennwort etc. Verwaltung ist Datenverwaltung. Ohnehin beschränken sich die zivilisatorischen Errungenschaften der letzten 10 Jahre auf technologische Verfeinerung des Spektakels in der verwalteten Welt, HDMI und WLAN, USB und GPS. In den Nullern gibt es nichts Neues mehr, nur noch neue Versionen, deren Neuheit darin besteht, sich ähnlich zu werden, sich anzugleichen. Das gilt für Computerbetriebssysteme ebenso wie für Automarken. Und nicht zuletzt wird im Gebiet der Kommunikationselektronik versucht, ein Gerät für alles zu entwickeln, ein Gerät, mit dem man alles machen, alles bedienen kann. Übrigens, auch hier wird der Fortschritt wieder über technische Verfahren der Verwaltung definiert. Versionen ersetzen schließlich einen Fortschritt ohne Utopie. Also Versionen ersetzen die Visionen. Dass man an irgendwelche Begriffsetiketten ein 2.0 ranhängt, ist nicht bloß Metapher für die gegenwärtige Ideologie. Spätestens seit der sogenannten Finanzkrise 2008 wird deutlich, wie sehr sich der Kapitalismus in den Nullern als perennierender Relaunch gerierte. Die Grundstruktur steht. Hier und da gibt es ein paar neue Funktionen, Sicherheitslücken werden geschlossen, Bugs entfernt und insgesamt ist die Grafik ein bisschen besser. Die Erneuerungslogik in Versionen charakterisiert im Gegeneffekt allerdings die Nuller gleichzeitig als Jahrzehnt des Veraltens, des Nutzloswerdens, der häufig sowieso nutzlosen Dinge. Vom alten Fernseher, den man beim Kauf des Flatscreens anrechnen lassen kann, über Wegwerfmöbel bis zur Abwrackprämie. In den Nullern wurde das Veralten zelebriert als Recycling. Je kurzlebiger die Dinge wurden, desto emphatischer wurde auf die Nachhaltigkeit des Gesamtsystems verwiesen. Das Spektakel ist sich selbst zum Gegenstand geworden, redundant. Die Nuller sind das Jahrzehnt, in dem der Kapitalismus sich selbst überlassen ist, das System ist das Subjekt. Was früher eigentlich nur von schlechter Marx-Lektüre behauptet wurde, dass der Mensch durch das System determiniert sei, ist heute weitgehend offizielle Wissenschaftsmeinung, sei es in der ökonomistischen Variante der Marktgesetze, sei es in der biologistischen Variante der Genetik und Neurologie. So scheint es, als sei, um die 11. Feuerbach-These von Marx zu paraphrasieren, der Mensch auf die Interpretation der Welt zurückgeworfen. Verändern kann und will er sie nicht mehr, technisch in den Mittelpunkt gerückt, in Sekundenschnelle an jedem Ort der Katastrophe, von 9/11 über den Tsunami Ende 2004 bis zum Erdbeben in Haiti 2010, bleiben wir dennoch Zuschauer, beobachten die unermessliche Gewalt mit einem Bystander-Effekt. Und je größer die spontane Aufregung, der situative Schock, desto stärker die dem folgende Gleichgültigkeit den Ereignissen gegenüber, desto größer die Langeweile, die sich einstellt. Die gesellschaftliche, ja weltgesellschaftliche Struktur bleibt davon unberührt. Mit Gleichgültigkeit hat man sich auf den Neoliberalismus eingestellt. Dabei mutet das Verhältnis zur Kritik der politischen Ökonomie einigermaßen paradox an. Wahrscheinlich gab es noch nie so viele Marxisten wie in den Nullern. Bücher wie Empire reüssierten selbst im konservativen Feuilleton, und angesichts der derzeitigen Wirtschaftsflaute gehört es fast schon zum guten Ton, sich positiv auf Karl Marx zu beziehen. Auf perfide Weise setzt sich darin allerdings ein Antikommunismus fort, der jede radikale Kritik am Kapitalismus entweder paralysiert, für verrückt erklärt oder kriminalisiert. Darüber hinaus hat sich die Politik der Nuller gerne auf die einfachsten ideologischen Strategien verlassen, wozu auch die Dummheit der Lüge und die Klugheit der Verleugnung gehören. In den Nullern hat der Kapitalismus es geschafft, sich als ökologisch und nachhaltig zu profilieren. Das Spektakel inszeniert den Abschied vom grauen Leben im Industriekapitalismus, verwandelt die Fabriken in White Cubes, die Maschinen sind die neuen Freunde der Menschen, die Roboter produzieren den Wohlstand. In der globalkapitalistischen Version von Freude und Glanz kommt allerdings die nachholende Industrialisierung der ehemals sogenannten Tigerstaaten, der Terror fundamentalreligiöser Regime und die massenindividuelle Proletarisierung in den Megalopolen Südamerikas, Afrikas und Asiens nicht vor. So wenig wie ein Trailerpark in Nevada oder der trostlose, durch jede Form von Armut durchsetzte Alltag in den Vorstädten von Moskau, Paris, Athen oder Berlin. Das kennt man wiederum nur als Kulisse der kulturellen Bilderproduktion des Spektakels. Die Gewalt wird überblendet. Doch die Nuller sind ein Jahrzehnt der Gewalt gewesen, wie jedes Jahrzehnt der Moderne es war, nur dass in diesem Jahrzehnt die Gewalt gleichgültig blieb, was die Gleichgültigkeit selbst zur Gewalt machte. Mithin, die allgemeinen Lebensverhältnisse für die Menschen auf diesem Planeten haben sich in den letzten 10 Jahren nicht verbessert, sondern verschlechtert. Dass überhaupt in dieser Welt noch ein einziger Mensch hungern muss, ist aberwitzig brutal. Tatsächlich sind es heute mehrere Milliarden Menschen, die dem Elend unmittelbar ausgeliefert sind. Es liegt nahe, Nietzsches Wort vom Nihilismus aufzugreifen: Die Welt ist müde geworden, lebensmüde. Aber auch dieser Müdigkeit begegnen wir gleichgültig, schlafen können wir in den kommenden Jahren. PS: Noch einmal die Nuller in ihrer grenzenlosen Banalität. Angefangen 2000 mit der Umbenennung von Rider in Twix und auslaufend 2009 mit der Jubiläumsedition der alten Rider-Verpackung, limitiert auf 250.000 Stück. Herausgefunden in 13 Sekunden bei Wikipedia, was noch in den 90ern ein Recherchebriefwechsel mit Mars-Süßwaren verlangt hätte. Übrigens, Wikipedia ging 2001 online. Und während von vornherein am ökonomischen Kalkül ausgerichtete Unternehmen wie Google oder Facebook mit Höchstgewinnen reüssieren, droht Wikipedia derzeit die finanzielle Pleite, wenn sich die Wissensplattform nicht auf Werbung oder kostenpflichtige Angebote einlässt. Indes wird sich das kommende Jahrzehnt wahrscheinlich nur darin von den Nullern unterscheiden, dass die Information, die Daten, jedes einzelne Zeichen endgültig kommodifiziert werden. Das Spektakel als ewige Metapher dafür, dass alles so weitergeht. PPS: Ich habe die Angewohnheit, auf die einmal funktionierende Technik zu vertrauen. So benutze ich beispielsweise noch immer die Version eines Textverarbeitungsprogramms, die Ende 2000 auf den Markt kam. Eine Rechtschreibprüfung ist eingebaut, einschließlich Hervorhebung unbekannter oder falsch geschriebener Wörter im Text. Bemerkenswert ist nun, welche Wörter das Schreibprogramm nicht kennt: Avatar, Google, MySpace, Facebook, Flatscreen, Relaunch, aber auch nicht Tsunami und schließlich nicht einmal das Wort die Nuller.